Telekom Fernsprecher Cottbusser Damm, Höhe Zickenplatz an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört ein mit rotem Egging auf die Scheibe aufgetragener Spruch bzw. eine Adresse. Da steht Axel Springer AG, Axel Springer Straße 65 in 10888 Berlin, Telefon 030 25910. Und unten drunter steht in Klammern, will uns, ja, aber was er uns will, der Springer, steht hier nicht. Ansonsten gehört zur derzeitigen Ausrüstung ein Aufkleber mit der Aufschrift City Dreams, www.citydreams.net, sowie ein mit schwarzem Edding auf den Fernsprecher aufgetragener Hinweis mit dem Text Türkei Terrorist raus. Ansonsten hier am Zickenplatz keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.